Das Pfannkuchenhäuschen. Es war einmal eine sehr arme Holzfällerfamilie, der Vater, die Mutter und die Kinder, Hänsele und Gretele. Sie lebten in einer kleinen Hütte im Wald. Im ganzen Land herrschte Hungersnot. Die Eltern konnten ihre Kinder nicht mehr ernähren, also beschlossen sie, Hänsele und Gretele im tiefen Wald auszusetzen. Beim ersten Mal hatte Hänsele seine Eltern über ihren Plan sprechen hören. Er sammelte kleine weiße Steine auf und legte sie hinter sich auf den Weg. Nachts funkelten die Steine im Mondschein und so fanden die Kinder ihren Weg nach Hause zurück, nachdem sie ihr Vater im Wald zurückgelassen hatte. Beim zweiten Mal jedoch hatten die Eltern Hänsele eingesperrt. So konnte er nur Brotkrumen hinter sich auf den Weg streuen. Doch die Vögel fraßen das ganze Brot auf. Hänsele und Gretele verliefen sich im Wald. Da kam ein weißer Vogel und zeigte ihnen den Weg zu einem Pfefferkuchenhäuschen mit einem Dach aus Pfannkuchen. Eine alte Frau wohnte in diesem Häuschen. Sie lud die Kinder ein, einzutreten. Aber sie war eine Hexe, die mit diesem Häuschen kleine Kinder anzog, um sie zu mästen und zu essen. Sie sperrte Hänsele ein und verlangte von Gretele, dass sie ihrem Bruder zu essen gab. Ein paar Tage später wollte die fast blinde Hexe wissen, ob Hänsele nun fett genug war. Sie verlangte von ihm, dass er ihr seinen Finger durch die Gitterstäbe zeigte. Hänsele war sich der Gefahr bewusst und reckte der Hexe statt seiner Hand einen Hühnerknochen durch die Gitterstäbe. So glaubte die Hexe, der kleine Junge sei noch zu dünn, um gegessen zu werden. Als sich ein paar Tage später das Ganze wiederholte, wurde die Hexe ungeduldig, und sie verlangte von Gretele, dass sie den Ofen vorbereitete, um Hänsele zu braten. Hänsele bat die Hexe, ihr zu zeigen, wie man die Wärme des Ofens überprüfte. Dabei schubste sie die Hexe mit aller Kraft in den Ofen. Hänsele befreite ihren Bruder. Die Kinder fanden Truhen voller Gold und Edelsteine im Häuschen. Mit diesem Schatz flohen sie und kamen an einen großen Teich, den sie nicht überqueren konnten. Eine große weiße Ente ließ sie auf ihren Rücken steigen und brachte die Kinder ans andere Ufer. Hänsele und Gretele fanden wieder zu ihren Eltern, die von Schuldgefühlen geplagt waren. Dank des Goldes, das die Kinder mitgebracht hatten, lebten sie alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage.